Erster Josia war 8 Jahre alt. Er wurde König. Er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida. Zweiter Josia tat, was Gott gut fand. Er lebte wie sein Vorfahr David. Er wich nicht vom Weg ab. Dritter im 18. Jahr seiner Herrschaft schickte König Josia Safan. Safan war ein Schreiber. Er sollte zum Tempel Gottes gehen. Vierter Josia sagte, geh zum Priester Hilkia. Nimm das Geld, das die Leute für den Tempel gaben. Verschließe es. Fünfter gibt das Geld den Bauleitern. Sie sollen es den Arbeitern geben. Die Arbeiter sollen den Tempel reparieren. Sechster, das Geld ist für Zimmerleute und Maurer. Sie sollen Holz und Steine kaufen. So können sie den Tempel besser machen. Siebter, man soll das Geld nicht kontrollieren. Die Arbeiter sind ehrlich. Sie werden gut damit umgehen. Achter, Priester Hilkia sagte zu Safan, ich habe ein Gesetzbuch im Tempel gefunden. Hilkia gab Safan das Buch. Safan, lass es. Neunter, Safan ging zum König. Er sagte, deine Diener haben das Geld verteilt. Sie gaben es den Bauleitern für den Tempel. Zehnter, Safan sagte dem König weiter, Priester Hilkia gab mir ein Buch. Safan, lass das Buch dem König vor. Elfter, der König hörte die Worte aus dem Buch. Er war sehr traurig. Er zerriss seine Kleider. Zwölfter, der König gab Befehle. Er sprach zu Priester Hilkia und Ahikam. Auch zu Achbor, Safan und Asaja. Dreizehnter, Josia sagte, geht und fragt Gott für mich. Fragt auch für das Volk Juda. Unsere Väter haben Gottes Worte nicht befolgt. Gott ist sehr zornig auf uns. 14. Hilkia und die anderen Männer gingen. Sie gingen zur Prophetin Hulda. Sie wohnte in Jerusalem. Sie sprachen mit ihr. 15. Hulda sagte zu ihnen, Gott, der Herr Israels, spricht. Sagt dem König, der euch schickte, 16. Gott spricht, ich bringe Unglück. Es kommt über diesen Ort und seine Leute. Das steht im Buch, das der König las. 17. Die Leute haben mich verlassen. Sie haben anderen Göttern gedient. Darum ist mein Zorn groß. Er wird nicht aufhören. 18. Sagt dem König von Juda, du hast mich gefragt. Gott, der Herr Israels, spricht. 19. Dein Herz war traurig. Du hast meine Worte gehört. Du hast dich vor mir gedemütigt. Du hast deine Kleider zerrissen und geweint. Darum habe ich dich gehört, sagt Gott. 20. Ich werde dich sterben lassen. Du wirst in Frieden begraben. Du wirst das Unglück nicht sehen. Das Unglück kommt über diesen Ort. Die Männer sagten dies dem König.